Einen guten Abend. Bin ich jetzt hier richtig an? Hört man mich? Draußen? Okay, hallo. Es gibt hier einen neuen Aufbau, deswegen muss ich jetzt gerade mal kurz checken. Ich wünsche euch einen guten Abend. Mein Name ist Jean-Marie Dur und in den nächsten 90 Minuten seid ihr bei der Abendlandung im Cashmere Radio. Für das noch frische Jahr 2019 wünsche ich euch alles Gute. Und in dieser Sendung gibt es keine spezielle Thematik. Ich werde euch verschiedene Musiken vorspielen, die im letzten Jahr bei mir gelandet sind. Als erstes kommt jetzt Telectu, ein portugiesisches Duo, Jorge Lima Barreto und Vitor Rua heißen die beiden Musiker. Die Musik von Telectu war anfangs experimenteller Post-Punk mit ein bisschen Industrial-Elementen und später ging es dann eher in die Ambient- und Minimal-Music-Richtung. Wir hören jetzt das Stück Data Doors, welches auf einer Compilation vom Wire Magazine von 2001 drauf war. Exploratory Music from Portugal. Und eigentlich ist aber dieses Stück ein Teil von einem anderen Stück, Laribau, von der LP Digital Buitha von 1990, die bald auf dem portugiesischen Holozam-Label wieder veröffentlicht werden wird. Telectu jetzt mit dem Stück Data Doors. Thank you. Das war Manuel Fogliatta, a.k.a. Nuel, mit dem Stück Polarity von dem 2011er Album Transmutation. Eine tolle Platte mit repetitiven, minimalistischen Fourth-World-Schleifen. Ein bisschen Folk ist dann auch dabei, wie wir jetzt gerade gehört haben. Manuel Fogliatta ist mit verschiedenen anderen Projekten auch bekannt, unter anderem als Labelpartner von Donato Dozzi für die Aquaplano-Releases, mit denen sie minimalistischen Techno released haben, vor ein paar Jahren. Die Tribal-Ambient-artige Transmutation-Platte sticht aber schon ein bisschen heraus aus den sonst eher etwas kälteren Produktionen, jetzt von der Klangfarbe her gesehen, von Nuel. Wir kommen jetzt zu einem anderen Musiker. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Pierre Bastien live zu sehen, schaut und hört ihn euch an. Ich konnte ihn 2017 auf dem Meerkusma-Festival in Belgien sehen und hören, dass er wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Er hat eine Performance gemacht, in der er Geräusche gesampelt und geloopt hat, die er mit einem Meccano-Bausatz erzeugt hat. Ja, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, Meccano hat ähnlich wie zur gleichen Zeit, glaube ich, auch Fisher-Price Bausätze für Kinder und Jugendliche hergestellt. Eine Art advancedes Lego für junge, angehende Ingenieure. Und da waren dann in einer Kiste drin Metallstreben, Gummis, Antriebe, Motoren, Schrauben und so weiter. Und man konnte mit diesen Sachen irgendwelche Maschinchen zusammenschrauben. Die Firma gibt es immer noch und auch die Baukästen werden immer noch produziert. Und ja, wie auch immer, mit einem solchen Meccano-System baut sich Pierre Bastien seit Jahren seine eigenen Soundmaschinen zusammen. Und wir hören jetzt Pierre Bastiens und Eddie Ladoirs Stück Phantom Dance Zero in einem Remix des holländischen Produzenten J.M. Obermann, a.k.a. Oceanic, und zwar den Garden Remix. Das waren Creation Rebel and the New Age Steppers mit dem Stück Earth Wire Line vom 1981er Album Threat to Creation. Es gab ja einige Protagonistinnen und Bands in der Postpunk-Szene Ende der 70er, Anfang der 80er, die große Fans von jamaikanischem Dub waren. The Slits zum Beispiel, Public Image Limited, The Pop Group, Flying Lizards, A Certain Ratio, This Heat und so weiter und so fort. Und sogar eher düstere Bands wie zum Beispiel Bauhaus und Killing Joke. Und einer der Postpunker, der es in die Wege leitete, dass sich Dub- und Punkmusiker zusammentaten, war Adrian Sherwood. Er gründete 1980 das Label On You Sound, auf welchem er Platten seiner eigenen Projekte, wie zum Beispiel African Head Charge, herausbrachte, aber auch von Kollektiven, die er zusammenbrachte, wie zum Beispiel die New Age Steppers, einer Gruppe von Musikerinnen und Musikern aus dem sogenannten Post-Punk-Umfeld. Dort spielten einige der vorhin erwähnten Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel Ari Up und Viv Albertine von den Slits, dann Steve Beresford von den Flying Lizards, Vicky Espinel von The Raincoats, Vivian Goldman und Drummer Bruce Smith, der bei verschiedenen Bands Schlagzeug spielte, den Slits, PIL Pop Group und African Head Charge unter anderem. Und im gleichen Jahr wie die Debütplatte der New Age Steppers, nämlich 1981, kam eine Kollaboration heraus zwischen den New Age Steppers und Creation Rebel, einer Dub-Band, in der verschiedene karibischstämmige Londoner Reggae-Musiker spielten, Eskimo Fox, Style, Scott, Scrucial Tony und einige andere Musiker. Und von dieser tollen Zusammenarbeit hörten wir jetzt gerade das Stück Earth Wireline, wie vorhin schon mal gesagt. Ihr seid hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Heute gibt es eine Freestyle-Sendung. Als nächstes hören wir jetzt Rexy, eine Post-Punk, New Wave, Synth-Pop-Band aus London, die 1981 ein einziges Album veröffentlicht haben, Running Out of Time, das vor 2 Jahren wieder veröffentlicht wurde. Die Hauptbandmitglieder von Rexy waren die Modedesignerin und Sängerin Rex Naiman und Keyboarder und Gitarrist Vic Martin, der später dann unter anderem auch für die Eurythmics und Boy George die Keyboards spielen sollte. Das Album hat damals nicht so wirklich gezündet, ist aber wirklich gut und zumindest ein paar Stücke klingen sehr zeitlos frisch, wie auch das Titelstück Running Out of Time, das wir jetzt hören. Every single word you say, favorite reader and a place in your heart. Mother of Pearl von Scribble war das, einem Bandprojekt von Johanna Pigott, einer australischen Songwriterin und Musikerin, die zusammen mit Todd Hunter von der in Australien sehr bekannten Rockband Dragon unter dem Namen Scribble in den 80ern 3 Alben veröffentlichte. Mother of Pearl ist im Original von Roxy Music und Johanna Pigott hat hier eine sehr schöne verträumte Coverversion davon gemacht. Als nächstes hören wir ein Stück von einer ganz unbekannten, raren Platte von einem Musiker namens Thomas Morton. Morton hat 1987 ein einziges Album gemacht, Caribbean Escape, das leider sehr schwierig zu finden ist. Bei Discogs kostet die Platte sehr viel, wenn sie denn mal auftaucht. Infos zu Thomas Morton sind auch so gut wie gar nicht zu finden. Die Platte ist auf einem in Michigan beheimateten Label namens Finborough House Records erschienen, das auf Discogs auch nur mit dieser einzigen Platte gelistet ist. Und wir hören jetzt das Titelstück von dieser Platte, Caribbean Escape. Catching the blue, thinking you're just gonna lose. You've been paying your dues, you've been catching the blue, thinking never gonna lose. Try this, stick to the Caribbean. Try this, escape to the Caribbean. It's just what you need, just like me. Just what you need, just like me. Caribbean. Fly to Montego Bay, get down to the grill. I got to wait for I choose. Some useless information laid on the line. When pieces link together, when you're living on your mind. I got a letter from America. It's usual enough. Are you alive? Chicago, one from New York too. One from Niagara when I see her too. Learning with your speech. Someone Alabama said that they for you. Letter from America von Thomas Lear, einem schottischen Musiker, der in den 80er Jahren seine erste Platte gemacht hat. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert, welches Jahr, Anfang der 80er war das, und immer noch aktiv ist. Seine neueste LP ist von 2018, eine Ambient-Platte namens Reaching Never Quite. Ja, für Freundinnen von FX Twins Ambient Works ist diese Platte auf jeden Fall eine schöne Entdeckung. Die Platte, auf der Letter from America drauf ist, heißt allerdings wie das Stück ebenfalls Letter from America und ist von 1982 und auf Cherry Red Records erschienen, dem Label, das auch die vorhin gehörte Threat to Creation von den New Age Steppers und Creation Rebel veröffentlicht hat. Lear war von deutschen Bands wie Kraftwerk, Can und Faust beeinflusst, probierte aber auch Produktionstechniken von Experimentatoren wie zum Beispiel Brian Eno, Captain Beefheart oder Frank Zappa aus. Ende der 80er gründete er mit der Propaganda-Sängerin Claudia Brücken, also von der Band Propaganda meine ich hier, die Synthpop-Band ACT, mit der die beiden einen Pet Shop Boys-artigen Pop gemacht haben. Danach wurde Lears Musik dann aber wieder experimenteller, nachdem diese Platte irgendwie gefloppt ist und sie da nicht mehr weitermachten mit dem Synthie-Pop im Stile der Pet Shop Boys. Ihr hört jetzt gerade die Abendlandung mit Jean-Marie Dur am Mikrofon und einer Querbeet-Sendung. Dank einem Hinweis von Jochen Disco-Meyer ist mir vor ein paar Monaten die Compilation Screamers, Bangers and Cosmic Thins Volume 2, die vergangenes Jahr auf dem Label Triassic Tusk erschienen ist, in die Hände gefallen. Darauf sind einige sehr gute, besondere Musikstücke zu hören. Und ein Stück hat es mir aber ganz besonders angetan von einer dänischen Lehrerin, Pädagogin und Komponistin, die zwischen 1979 und 1985 drei Platten mit ihren Kindern zusammen aufgenommen hat. Lotte Kersaw heißt diese Frau und das Stück Prof Og Gor Lisom Jek. Ich habe das jetzt mal so gelesen, wie das geschrieben ist. Auf Deutsch übersetzt heißt das wahrscheinlich so viel wie versuche es und mache es wie ich oder eben so ähnlich. Es ist drauf auf der ersten Platte von 1979, Jeg har sett dat selv, auf Deutsch ich habe es selbst gesehen. Und ja, wir hören jetzt Lotte Kersaw und ihre Kinder zusammen mit dem Stück Prof Og Gor Lisom Jek. Jeg er en lille mus. Prøv at gøre ligesom mig. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Jeg er en kælen kat. Prøv at gøre ligesom mig. Makes no sense, but I've been beaten and dragged by my hair because I Das waren Gianna Runnels und Rosemary Schoenfeld, a.k.a. Ova, mit dem Stück Self-Defense. Ova spielten eine große Anzahl an Instrumenten wie Trommeln, Gitarre, Synthesizer, Klarinette, Flöten und Keyboards, alles selbst. Haben auch sonst zu der ganzen Veröffentlichung ihrer Platten alles selbst beigetragen. Was ihren Sound wiedererkennbar machte, war die Art der Percussion und Gianna Runnels besonderen Stimmimprovisationen. Die Texte sind sehr feministisch und sind auch auf dem feministischen Label Stropico Records erschienen. 4 Alben hat das Duo gemacht, zwischen 1979 und 1988. Wenn man auf Flohmärkten in den Plattenstapeln kramt, fallen einem oft Platten in die Hände mit Aufnahmen von Steel Drum Orchestren oder Steel Drum Gruppen. Und diese Platten sind oft nicht so übermäßig berauschend von der Musik her, die da drauf ist, aber es gibt durchaus hin und wieder ganz schöne Aufnahmen, wie zum Beispiel die Version von Hotel California von Pan Vibes Steel Orchestra, die wir jetzt hören. Thank you. Beat Construction war das von der David Sealand Band. Ja, das Spezielle von diesem Stück ist vor ungefähr 20 Jahren, 1997 oder 98, ich weiß das jetzt nicht mehr so ganz genau, da habe ich angefangen als DJ aufzulegen. Ein Freund, Sascha, wollte montags nicht mehr in dem Bonner Nachtclub Blow Up spielen und auf seine Frage, ob ich den Tag übernehmen wollte, sagte ich zu und sprang dann so ins kalte DJ-Wasser. Ja, das Blow Up war damals in den späten 90ern ein ganz schöner Laden in Bonn in einer ehemaligen Tänzer, Go-Go-Tänzer-Bar namens Lady Hamilton und dort konnte man von Psychedelic, rarem Funk bis hin zu Krautrock viele gute Musik hören und interessante Menschen kennenlernen. Und eine der 10 Platten, die ich am Anfang hatte, um aufzulegen, war The Mighty Mellow, eine Compilation mit Psychedelic Folk Funk, wie es auf dem Cover heißt. Und auf der Mighty Mellow 2 war dann auch Beat Construction von der David Sealand Band drauf, das wir jetzt gerade gehört haben. Übrigens auch viele andere tolle Musik, die immer noch sehr gut klingt. Ihr hört die Abendlandung mit Jean-Marie Duhr, heute mit einer bunten Mischung an Klängen, wie zum Beispiel dem schwedischen Synthie-Pop von Stefan Fredin. Wir hören seine 1983er Single Grüning, vor kurzem wieder veröffentlicht auf dem neuen Freeform-Label, das von Danza, Prinz Emanuel, Golden Ivy und Emil Brume betrieben wird. Thank you. mein Lieblingsstück von den B-52s, Deep Sleep, von ihrem 1981er Album Mesopotamia. Masumi Hara ist ein japanischer New Wave Musiker, der in seiner Musik eine minimalistische Philosophie und Ästhetik mit asiatischen und afrikanischen Stilen verbindet. So steht es auf seiner Webseite. Er hat in den 80ern 4 LPs und ein paar Singles veröffentlicht und wir hören jetzt von der dritten LP Yume no Yotsubai von 1984 das Stück Neire. Verdrehung heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Thank you. Das war Flight in Dreams and Reality von Vadim Krapatschew aus dem Jahr 1982. Das Stück hat er komponiert für den Soundtrack des Films Tagträumer, so heißt der Titel des Films auf jeden Fall auf Deutsch, des Regisseurs Roman Balayan, der 1983 in Russland in die Kinos kam. Ihr seid hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio live aus Berlin-Lichtenberg, heute mit einer Freestyle-Sendung. Für Musik von Dorothy Colum bin ich ja immer gerne zu haben. Ich habe mich bisher besonders mit seinen Alben aus den 80er Jahren beschäftigt und taste mich jetzt aber mal langsam an die 90er heran. 1990 hat er das Album Obey the Time veröffentlicht auf seinem Stammlabel Factory Records. Und Vinnie Reilly benutzt auf dem Album modernere Produktionsmethoden. Hauptsächlich kommt ein Drumcomputer statt einem Schlagzeug zum Einsatz. Und er arbeitet auch Einflüsse von Acid House in manche der Stücke ein. Und wir hören jetzt das Stück Fridays. We'll be right back. Ihr wart jetzt die letzten 90 Minuten bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Die Sendung ist jetzt schon wieder vorbei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Weiter geht es in 4 Wochen hier an der gleichen Stelle zur gleichen Zeit am 19. Februar. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Verabschiede mich jetzt mit Born in Borneo von Ken Dung. Und nach der Abendlandung geht es dann weiter mit Sound Portraits Radio mit Doron Zadia. Stay tuned.